Ich habe versucht, dir Glück zu schenken, eine Gabe, die mir fehlt. Du hast versucht, meinen Weg zu lenken, du hattest falsch gewählt. Denn Vorgefühle nur noch bestehen, um Regeln einzuhalten. Dort werden auch die größten Herzen irgendwann erkalten. Ich weiß nicht, wann ihr Ende kam. Ich konnte